ging aufmerksam die letzten Zeilen durch und untersuchte danach die Rückseite. »War das alles?« »Was, mein lieber Schwiegersohn, hast du denn noch erwartet?« »Ja, diese Sache mit dem PS, das man unter einem Brief schreibt.« »Nein, mit PS war da nichts.« »Seltsam, dass er so kurz war. So von Weitem sieht er viel länger aus.« »Das kommt daher, dass Mama ihn sehr schnell gelesen hat,« sagte Beatrice. »Langsam oder schnell,« sagte Doña Rosa und hatte das Päckchen schon beinahe offen. »Die Worte sind dieselben. Die Schnelligkeit hat nichts mit dem Inhalt zu tun.« Aber Beatrice hörte diesen Lehrsatz nicht. Sie sah Mario an, der mit abwesender Miene dastand und sich offenbar vorgenommen hatte, auf ewig ratlos zu bleiben. »Was grübelst du denn?« »Ja, darüber, dass irgendwas fehlt. Als wir in der Schule Briefe schreiben durchgenommen haben, habe ich gelernt, dass man ans Ende immer ein PS setzt und dann noch etwas dazu schreibt, was im Brief nicht gesagt worden ist. Ich bin sicher, dass Don Pablo etwas vergessen hat.« Doña Rosa wühlte in der überquellenden Holzwolle, bis sie schließlich mit der Behutsamkeit einer Hebamme einen japanischen Sony-Kassettenrekorder mit eingebautem Mikrofon heraushob. »Das muss den Dichter aber einiges gekostet haben«, sagte sie ehrfürchtig. Sie wollte gerade ein mit grüner Tinte beschriebenes und mit einem Gummiband am Apparat befestigtes Kärtchen vorlesen, als Mario es ihr schon aus der Hand riss. »Oh nein, Signore, Sie lesen mir zu schnell.« Er hielt die Karte einige Zentimeter von sich, als lege er sie auf einen imaginären Notenständer und begann in seiner buchstabierenden Art zu lesen. »Lieber Mario, Doppelpunkt, drücke die mittlere Taste.« »Du brauchst für das Kärtchen länger als ich für den ganzen Brief«, sagte die Witwe und gähnte gelangweilt. »Ja, weil Sie die Worte nicht lesen, sondern verschlingen, Signora. Worte muss man im Mund abschmecken. Man muss sie auf der Zunge zergehen lassen.« Er schraubte seinen Finger spiralförmig in die Höhe und stieß ihn dann auf die mittlere Taste hinab. Obwohl Nerudas Stimme dank der japanischen Technik naturgetreu wiedergegeben wurde, erfasste der Briefträger die elektronische Fortschrittlichkeit der Söhne Nippons in ihrer Gesamtheit erst einige Tage später, denn das erste Wort des Dichters hatte wie ein betäubendes Elixier auf ihn gewirkt. »Postskriptum. Wie stellt man das ab?« schrie Mario. Beatrice drückte ihren Finger auf die rote Taste. »Postskriptum«, tanzte der Junge und drückte einen Kuss auf die Wange seiner Schwiegermutter. »Ich hatte recht. P.S. Postskriptum. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gibt keinen Brief ohne Postskriptum. Der Dichter hat mich nicht vergessen. Ich wusste doch, dass der erste Brief meines Lebens ein Postskriptum haben müsste. Jetzt stimmt alles, Schwiegermütterchen. Brief und Postskriptum.« »Na gut«, antwortete die Witwe, »Brief und Postskriptum. Und deswegen heulst du?« »Ich?« »Ja.« »Beatrice, nein, du heulst.« »Aber wie kann ich heulen, wenn ich gar nicht traurig bin und mir nichts wehtut?« »Na, du siehst jedenfalls aus wie eine Betschwester beim Ablegen ihres Gelübdes«, grunzte Doña Rosa. »Trockne dir das Gesicht ab und drück den mittleren Knopf noch einmal.« »Gut, aber von Anfang an.« Er ließ das Band zurücklaufen, drückte die Taste, und da war er wieder, der kleine Kasten mit dem Dichter darin. Ein wohltönender und tragbarer Neruda. Der Junge richtete seinen Blick aufs Meer und hatte dabei das Gefühl, dass die Landschaft sich in diesem Moment vervollkommene, dass ihm monatelang etwas gefehlt habe, dass er jetzt erst wieder richtig durchatmen könne, dass die Widmung meinem geliebten Freund und Genossen Mario Jiménez aufrichtig gewesen war. »Postskriptum«, vernahm er erneut entzückt. »Still«, sagte die Witwe, »ich habe ja gar nichts gesagt. Ich wollte dir etwas mehr als nur Worte schicken. Also habe ich meine Stimme in diesen singenden Käfig gesteckt. Ein Käfig wie ein Vogel. Ich schenke ihn dir. Aber ich möchte dich auch um etwas bitten, Mario, das nur du mir erfüllen kannst. Alle meine anderen Freunde wüssten nicht, was sie tun sollten, oder würden mich gar für einen versponnenen kindischen Alten halten. Ich möchte, dass du mit diesem Rekorder durch Isla Negra gehst und alle Geräusche und Klänge aufnimmst, die dir begegnen. Ich sehne mich verzweifelt nach meinem Haus, und sei es nur der Klang meines Hauses. Gesundheitlich geht es mir nicht besonders gut, mir fehlt das Meer, mir fehlen die Vögel. Schick mir die Geräusche meines Hauses, geh in den Garten und lass die Glocken erklingen. Nimm zuerst das feine Klingeln der kleinen Glöckchen auf, wenn der Wind mit ihnen spielt, und dann zieh die große Glocke 5 oder 6 Mal. Meine Glocke, oh meine Glocke! Nichts klingt so wie das Wort Glocke in einem Glockenturm am Meer. Und geh zu den Felsen und nimm mir das Rauschen der brechenden Wellen auf. Und wenn du die Möwen hörst, nimm sie auf. Und wenn du das Schweigen der Sterne am Himmel hörst, nimm es auf. Paris ist wundervoll, aber für mich ist es wie ein zu groß geratener Anzug. Außerdem ist es hier Winter und der Wind wirbelt den Schnee umher wie eine Mühle das Mehl. Der Schnee steigt höher und höher, klettert an mir hoch. Er macht aus mir einen traurigen König in weißer Tunika. Schon steht er mir bis zum Mund, bedeckt meine Lippen, lässt meine Worte nicht mehr heraus. Und damit du etwas von der französischen Musik kennenlernst, schicke ich dir eine Aufnahme aus dem Jahre 38, die ich im Quartier Latin in einem Schallplattenantiquariat aufgetrieben habe. Wie oft habe ich als Junge die Melodie gesungen. So gern hätte ich die Platte gehabt und konnte sie doch nicht haben. Sie heißt J'attendrai. Rina Ketty singt sie und der Refrain lautet: Ich warte auf dich Tag und Nacht, ich warte immer auf dich, bis du zurückkehrst. Eine Klarinette spielte die ersten Takte, schwer, traumhaft, und ein Xylophon wiederholte sie leicht, etwas wehmütig. Und als Rina Kettys Stimme erklang, begleiteten sie der Bass und das Schlagzeug, dumpf und ruhig der eine, säuselnd und schleppend das andere. Mario wusste, dass seine Wangen wieder feucht geworden waren, und obwohl er das Lied nach den ersten Klängen schon in sein Herz geschlossen hatte, ging er still zum Strand hinunter, bis das Donnern der Brandung die Melodie übertönte. Mit der Besessenheit eines Philatelisten nahm Mario die Bewegungen des Meeres auf. Trotz Rosas Zorn ließ er sein Leben und seine Arbeit ganz in den Hintergrund treten und folgte dem Auf und Ab der Wellen, der zurückfließenden Flut, dem vom Wind aufgescheuchten springenden Wasser. Er ließ den Sony an einem Seil in die Felsspalten hinab, wo die Krebse ihre Scheren rieben und der Meertang das Gestein umarmte. Mit Don Josés Boot fuhr er mitten in die Brandung hinein und bekam, den Rekorder mit einem Plastikfetzen geschützt, eine fast stereophonische Aufnahme von den 3-Meter-Wellen, die sich wie berstendes Holz am Strand brachen. An anderen Tagen, wenn das Meer ruhig war, konnte er das harte Schnabelgeräusch der Möwe aufnehmen, die sich senkrecht auf die Sardine hinunterstürzte, und das kurze Aufklatschen der Flügel auf dem Wasser, wenn sie mit dem zuckenden Leib im unbarmherzigen Schnabel wieder abdrehte. Einmal schlugen sogar ein paar grüblerische und anarchistische Pelikane ihre Flügel über die ganze Länge des Strandes, als ob sie gewusst hätten, dass am nächsten Tag dort ein riesiger Schwarm von Sardinen stranden würde. Die Kinder der Fischer holten sie einfach mit ihren Eimerchen aus dem Meer, die sie sonst zum Bau von Sandburgen benutzten. Auf den glühenden Kohlen eilig zusammengebauter Grillroste brieten an diesem Abend solche Mengen Sardinen, dass die Katzen des Ortes endlich einmal voll auf ihre Kosten kamen und sich unter dem Licht des vollen Mondes erotisch angeregt die Bäuche schwellen ließen. Und Doña Rosa sah gegen 10 eine ganze Kompanie Fischer anrücken, die ausgedörrter als Legionäre in der Sahara zu sein schienen. Während der japanische Wunderkasten lüsterne Bienen in dem Augenblick einfing, da sie ihre gerunzelten Rüssel in die weiten Kelche der Küstenmargeriten tauchten und dort einen Sonnenorgasmus erlebten, während streunende Hunde die Meteoritenschauer anbellten, die wie ein Neujahrsfeuerwerk in den Pazifik stürzten, während Nerudas Terrassengeläut von Hand in Bewegung gesetzt oder vom launischen Wind melodisch gestreichelt wurde, während das sich ausdehnende und wieder zusammenziehende Geheul der Leuchtturmsirene an die Kläglichkeit eines Geisterschiffs im Nebel auf hoher See erinnerte, während ein winziges Menschenherzlein im Bauch von Beatrice Gonzales zuerst von Marios Trommelfell und dann von der Kassette abgehört wurde, verschärfte sich durch die Widersprüche des sozialen und politischen Prozesses, wie der heftig an seinen Brusthaaren zwirbelnde Genosse Rodriguez zu sagen pflegte, der Alltag der wenigen Menschen, die in der Bucht zu Hause waren. Zuerst ging das Rindfleisch aus, das der Hauptbestandteil der großen Eintöpfe gewesen war. Die Witwe Gonzales sah sich daraufhin gezwungen, ihre Gerichte mit Hilfe von aus umliegenden Gärten zusammengeklaubtem Gemüse zu improvisieren, das sie um die Knochen drapierte, an denen ein paar nostalgisch an Fleisch erinnernde Sehnen hingen. Eine Woche nach Beginn dieser strategischen Rationierung bildeten die Feriengäste einen Ausschuss und, obwohl sie von der festen Überzeugung geleitet wurden, dass Unterversorgung und Schwarzmarkt von einer konspirativen Reaktion herbeigeführt worden waren, deren Ziel es war, die Regierung zu stürzen, forderten die Witwe Gonzales in einer hitzigen Debatte auf, dieses Spülwasser mit Gemüse bitte nicht mehr als kreolischen Fleischeintopf auszugeben. Allerhöchstens, schränkte der Sprecher ein, würden sie den Fraß noch als Minestrone akzeptieren, aber in diesem Fall müsse die Signora Ex-Gonzales mindestens um einen Escudo mit dem Preis heruntergehen. Die Witwe schenkte all diesen durchaus plausiblen Argumenten nicht die gebührende Beachtung. Sie erinnerte an die Begeisterung, mit der das Proletariat Allende gewählt hatte, und wusch ihre Hände bezüglich des Problems der Unterversorgung mit einem Satz in Unschuld, der für ihr differenziertes Denken äußerst typisch war. »Jedes Schwein frisst die Kleie, die ihm schmeckt.« Und anstatt die eingeschlagene Richtung zu korrigieren, schien sich die Witwe eher noch die radikale Parole einer gewissen Linksgruppierung zu eigen zu machen, die in fröhlicher Unverantwortlichkeit vorwärts ohne Kompromisse proklamierte und fuhr fort, Zitronenschalenwässerchen als Tee, heißes Wasser mit Eigelb als Fleischbrühe und Minestrone als Fleischeintopf zu verkaufen. Immer mehr Waren standen auf der Liste der fehlenden Produkte. Öl, Zucker, Reis, Waschmittel, und sogar der berühmte Coquimbro-Schnaps, mit dem die bescheidenen Touristen sich ihre Zeltnächte verkürzten. In dieses so verlassene Land kam der Abgeordnete Labbé mit seinem lärmenden Lieferwagen gefahren und rief die Bewohner der Bucht zusammen, seinen Worten zu lauschen. Das Haar à la Gardelle an den Kopf geklatscht und wie General Perron lächelnd, sah er sich einer Zuhörerschaft gegenüber, deren aus den Fischerfrauen und Urlaubergattinnen bestehender Teil für seine Anschuldigungen nicht ganz unempfänglich war, mit denen er die Regierung der Unfähigkeit, die Produktion zum Stillstand gebracht und den größten Versorgungsengpass der Geschichte verschuldet zu haben, bezichtigte. Das arme Sowjetvolk hätte im Weltkrieg nicht so großen Hunger gelitten wie das heldenhafte Volk von Chile jetzt. Die rachitischen Kinder Äthiopiens wären kernige Burschen und kräftige Mädchen im Vergleich zu den unterernährten Söhnen und Töchtern des Landes. Und es gäbe nur eine Möglichkeit, Chile aus den blutigen Krallen des Marxismus zu befreien: auf Pfannen und Töpfe einzuschlagen und einen solchen Protestlärm zu veranstalten, dass der Tyrann, wie er den Präsidenten Allende nannte, taub werde und, auch wenn dies paradox sei, den Klagen des Volkes Gehör schenke und abdanke. Dann würde wieder Frei oder Alessandri oder sonst ein Demokrat, den man wolle, das Land regieren. Und es gäbe wieder Freiheit, Demokratie, Fleisch und Farbfernseher im Überfluss. Gekrönt wurde Labbés Ansprache, die den Beifall vereinzelter Frauen gefunden hatte, von einem Ausruf des Genossen Rodriguez, der, als er das Geschwätz des Abgeordneten Labbé vernahm, seine Minestrone mit vorzeitig verdorbenem Magen im Stich gelassen hatte. »Du Schleimscheißer!« Und ohne Megafon, nur auf seine proletarischen Lungen vertrauend, fügte er diesem Kompliment noch einige Informationen hinzu, über die die sehr verehrten Damen, Genossinnen gut nachdenken sollten, wenn sie nicht von diesen Teufeln in Schlips und Kragen hereingelegt werden wollten, die die Produktion sabotierten, Lebensmittel in ihren Kellern hamstern und so eine künstliche Unterversorgung hervorrufen. Leute also, die sich von den Imperialisten kaufen lassen und Pläne zum Sturz unserer Volksregierung schmieden. Als auch diese Worte vom Beifall der Frauen umrankt wurden, zog er sich entschlossen die Hosen hoch und sah herausfordernd auf Labbé, der, gut bewandert in der Analyse objektiver Gegebenheiten, nur routiniert grinste und den verbliebenen Rest an Demokratie in Chile pries, der immerhin eine Diskussion von so hohem Niveau ermögliche. In der nächsten Zeit wurden die Widersprüchlichkeiten des Prozesses, wie die Soziologen im Fernsehen sich ausdrücken, in der Bucht jedoch auf eher faktische, denn rhetorische Weise spürbar. Die Fischer, die dank der Kredite der sozialistischen Regierung jetzt besser ausgerüstet waren und stark ermuntert durch ein beliebtes Lied der Kieler Payun mit dem herrlichen Refrain »Erzählt mir nicht, meine Schmetterlinge, es gäb keine Heringe, denn die Heringe, die esse ich doch«, mit dem wiederum Publizisten der Regierung zum Verbrauch einheimischer Fische aufforderten, um dadurch die Devisenausgaben für Fleisch zu bremsen. Die Fischer also hatten ihre Ausbeute beträchtlich gesteigert, und der Kühlwagen, der die Fänge abholte, fuhr täglich mit gefülltem Bauch in die Hauptstadt. Als das lebenswichtige Gefährt an einem Donnerstag im Oktober ausblieb und die Fische in der stärkenden Frühlingssonne schmachteten, wurde den Fischern klar, dass die Drangsal des Landes, von der sie nur übers Radio oder über Doña Rosas Fernseher erfahren hatten, ihre arme, wenn auch idyllische Bucht nicht unberührt ließ. Am Abend desselben Tages erschien der Abgeordnete Labbé in seiner Eigenschaft als Mitglied der Lastwagenfahrergewerkschaft auf dem Bildschirm und verkündete, seine Organisation habe einen unbegrenzten Streik ausgerufen, um zwei Forderungen erfüllt zu sehen. Der Präsident solle Sonderzulagen bewilligen, damit die Fahrer dringend benötigte Ersatzteile kaufen könnten. Und da man schon dabei war, solle der Präsident auch gleich zurücktreten. Zwei Tage später wurden die Fische wieder ins Meer geworfen, nachdem sie mit ihrem Gestank den vormals für seine gute Luft bekannten Hafen verpestet und die größte Menge Fliegen und Wasserratten angezogen hatten, derer man sich seit Menschengedenken erinnern konnte. Nach zwei Wochen, in denen ganz Chile mehr mit Patriotismus als mit Erfolg die verheerenden Auswirkungen des Streiks durch freiwillige Arbeitseinsätze zu mildern versucht hatte, wurde dieser beendet und hinterließ ein ausgezehrtes, zornentbranntes Land. Der Kühlwagen kehrte zum Hafen zurück. Nicht jedoch das Lächeln in die rauen Gesichter der Arbeiter. Danton, Robespierre, Charles de Gaulle, Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour, Brigitte Bardot, Sylvie Vartan und Adamo, Mario Jiménez schnitt sie unbarmherzig aus französischen Geschichtsbüchern und Illustrierten heraus. Zusammen mit einem riesigen Poster von Paris, das er im einzigen Fremdenverkehrsbüro von San Antonio geschenkt bekommen hatte und auf dem ein Flugzeug der Air France sich seinen Bauch von der Spitze des Eiffelturms kratzen ließ, gaben sie seinem Zimmer einen gediegenen, kosmopolitischen Anstrich. In dieser dekorativen Atmosphäre und nach monatelanger äußerst gewissenhafter Arbeit, bei der er die feinnervigen Ausschläge seines Sony nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen hatte, nahm der Briefträger folgenden Text auf, den wir hier so wiedergeben, wie Pablo Neruda ihn zwei Wochen später in seinem Arbeitszimmer in Paris vernahm. 1, 2, 3, bewegt sich der Zeiger? Ja, bewegt sich. Räuspern. Lieber Don Pablo, vielen Dank für das Geschenk und den Brief, obwohl der Brief allein uns auch schon glücklich gemacht hätte. Aber der Sony ist sehr gut und interessant und ich spreche Gedichte direkt in den Apparat, ohne sie aufzuschreiben. Noch nichts Besonderes bis jetzt. Ich würde jetzt gerne bei Ihnen in Paris sein und im Schnee schwimmen, mich in ihm wälzen wie eine Maus im Mehl. Komisch, dass es hier zu Weihnachten nicht schneit. Ich wette, daran ist der Yankee-Imperialismus schuld. Jedenfalls schicke ich Ihnen als Zeichen der Dankbarkeit für das Geschenk und für Ihren herrlichen Brief das folgende Gedicht, das ich, durch ihre Oden inspiriert, für sie geschrieben habe. Es heißt, ein kürzerer Titel ist mir nicht eingefallen, Ode an den Schnee auf Neruda in Paris. Pause und Räuspern. Weißer Gefährte mit lautlosem Gang, überfließende Milch der Himmel, makelloser Schurz meiner Schulzeit, du Leintuch verschwiegener Wanderer, von Herberge zu Herberge ziehend, mit einem zerknitterten Bild in den Taschen. Schwerelose, vielfältige Prinzessin, Schwinge von tausend weißen Tauben, Taschentuch, das zum Abschied winkt, von ich weiß nicht wem und was. Meine bleiche Schöne, bitte, falle sanft auf Neruda in Paris, kleide ihn festlich mit deiner perlweißen Admiralsuniform und bring ihn in deiner fliegenden Fregatte zu diesem Hafen, wo man ihn so sehr vermisst. Pause. Soweit also das Gedicht und jetzt die gewünschten Geräusche. 1. Der Wind in ihren Glocken im Garten. Es folgt etwa eine Minute, in der zu hören ist, wie der Wind die Glocken hinter dem Haus in Isla Negra erklingen lässt. 2. Ich ziehe an der großen Glocke in ihrem Garten. Es folgen 7 Glockenschläge. 3. Die Brandung in den Felsen am Strand von Isla Negra. Eine zusammengeschnittene Aufnahme heftiger Brecher in den Klippen. Vermutlich hatte Mario einen besonders stürmischen Tag erwischt. 4. Möwengeschrei. 2 Minuten seltsamer Stereoeffekte. Offenbar hatte sich der Aufnehmende dabei an eine ruhende Möwenschar herangepirscht und sie dann aufgescheucht, sodass nicht nur Krächzen, sondern auch vielfaches Flügelschlagen von synkopischem Wohlklang zu hören ist. Dazwischen, bei Strich 45 der Aufnahme, die brüllende Stimme von Mario Jiménez: Schreit endlich, verdammte Biester! 5. Der Bienenstock. Circa 3-minütiges Gesumme aus gefährlicher Nähe, im Hintergrund Hundegebell und Gezwitscher nicht identifizierbarer Vögel. 6. Zurückfließende Wellen. Geradezu eine Anthologie von Geräuschen, bei denen das Mikrofon offenbar den brausend über den Sand zurückflutenden Wellen ganz dicht auf den Fersen ist und sie bis ins Meer hinein verfolgt, wo sie wunderbar mit der nächsten herantosenden Brandungswoge verschmelzen. Und 7. Die Worte Marius signalisieren unverkennbar Spannung. Es folgt eine kurze Pause. Don Pablo Neftalí Jiménez González. Und dann ungefähr 10 Minuten lang das durchdringende Geschrei eines Neugeborenen. Mario Jiménez' Ersparnisse, mit denen er Paris, die Stadt des Lichts, hatte durchstreifen wollen, schmolzen auf der Säuglingszunge Pablo Neftalís dahin, der sich nicht damit zufrieden gab, Beatrice Brüste leer zu trinken, sondern sich zudem noch mit dickbauchigen Saugflaschen voller Kakao vergnügte, die, obwohl mit Rabatt beim Nationalen Gesundheitsdienst erstanden, den gesamten Etat zusammenbrechen ließen. Ein Jahr nach seiner Geburt zeigte sich Pablo Neftalí nicht nur äußerst geschickt im Jagen von Möwen, wie sein poetischer Pate prophezeit hatte, sondern legte auch eine verblüffende Gelehrsamkeit in Sachen Unfälle an den Tag. Mit dem tappenden, samtigen Gang von Katzen, die nachzuahmen ihm sonst ganz und gar nicht gelang, kletterte er auf die Felsblöcke der Mole hinunter, um dann kopfüber ins Meer zu stürzen, wobei er sich den Hintern an Seeigelbänken zerstach, sich von Krebsen in die Finger kneifen ließ, mit der Nase über Seesterne raspelte und dabei so viel Salzwasser schluckte, dass niemand glauben wollte, er würde die nächsten 3 Monate überstehen. Obwohl Mario Jiménez Parteigänger eines utopischen Sozialismus war, hatte er es bald satt, seine ohnehin ungewissen zukünftigen Freund dem Kinderarzt in den Rachen zu werfen. Er baute einen Holzgitterstall, in den er seinen geliebten Sohn sperrte, fest davon überzeugt, nur so eine Siesta halten zu können, die nicht mit einem Begräbnis ende. Als dem kleinen Jiménez die ersten Zähne kamen, brachten die Gitterstäbe seines Käfigs bald an den Tag,